Es war mal wieder einer dieser verdammt unproduktiven Abende, an denen du wegen des miesen Wetters keinen Schritt vor die Tür wagst und dir wegen des schlechten Fernsehprogramms nichts Besseres einfällt, als zu einer Flasche wohltemperierten Martini zu greifen und die Zeit mit derselben so lange zu bearbeiten, bis du sie totgeschlagen hast. Ich saß also in meinem Sessel und machte mir mehr oder minder tiefsinnige Gedanken über die Frage, wie ich den Fernsehempfang in meinem 62er Mustang weiter optimieren könnte. Ich glaube, ich war gerade bei dem Aspekt der Eliminierung von Kampffilter-Effekten oder zumindest deren Ausgleich, als mich ein gewisser Dr. Hirschmann anrief, um mir mitzuteilen, dass sich Jürgen Kuttner wegen einer quasi totalen Amnesie unter seiner ärztlichen Obhut befindet und den Wunsch geäußert hat, von bestimmten Personen im Krankenhaus besucht zu werden. So auch mir. Ich stieg also in meinen roten Mustang, Baujahr 62, und fuhr durch die Stadt. Zu Kuttner ins Hospital. Guten Tag, ich bin Dr. Hirschmann. Ich nehme an, Sie sind Herr David? Völlig richtig. Wir haben telefoniert. Wo ist Kuttner? Wie ist sein Zustand? Unverändert. Er liegt auf Zimmer 17. Bitte folgen Sie mir. Hallo, Kuttner. Ecki, Tag, Ecki. Er kann sich offenbar nicht an Sie erinnern. Ecki, lass mich raten, du bist Ostler. Weiß er noch, wie er heißt? Wie ist Ihr Name? Ich würde mich heute gerne Dujardin nennen, ein mit Vornamen. Er hat mal wieder getrunken, gestern dieser Bitterfelder Bretterknaller. Dujardin, kannst du dich an irgendwas erinnern? Nee, dann wäre ich nicht mehr hier. Dann könnte ich mich Major Kuttner nennen. Major Kuttner? Ja, das ist ja das Interessante. Eine quasi totale Amnesie. Sehr seltenes Krankheitsbild. Dujardin, was war das Thema deiner letzten Sendung? Du wolltest mich jetzt wahrscheinlich erinnern, woran? Du bist Moderator. Ja, was war das schön. Thema deiner letzten Sendung? Was ist Mensch? Das Sein überhaupt? Was ist das Sein? Und warum aus aller Playa? Redet der kompletten Schwachsinn. Ja. Was glauben Sie, war der Auslöser für sein Gedächtnis? Ja, das ist schwer zu sagen. Wir hatten da mal einen ähnlichen Fall, da war der Auslöser eine Reinigungsmittelvergiftung. Mhm. Ja. Genau genommen eine Domestos-Toxin. Gut, verstehe. Wissen Sie vielleicht etwas über Herrn Kuttners Umgang mit Reinigungsmitteln? Lassen Sie mich mal überlegen. Ja, er hatte da in letzter Zeit einen seltsamen Fimmel mit Autoantennenpflegetüchlein. Die Brauchsanleitung heißt Seite abreißen und als Manschette über die Antenne schieben. Interessant. Anschließend überschüssiges Fett abreißen. Erstaunlich, erstaunlich. In meiner Eigenschaft als Privatdetektiv würde ich jetzt sagen, das ist der Schlüssel. Ich denke, Sie müssen jetzt gehen. Die Besuchszeit ist zu Ende, Herr David. Na dann mal abhuschen nach Hause, oder? Ich ließ mir das nicht dreimal sagen und stieg wieder in meinen roten Mustang, Baujahr 62, und machte mich auf den Weg nach Hause. Drei Fragen waren es, die mich von nun an beschäftigten. Erstens, warum waren es ausgerechnet drei Fragen, die mich beschäftigten? Zweitens, welche Rolle spielte wirklich dieser Dr. Hirschmann? Und drittens, spielte Kuttners Autoantennenpflegetüchlein Fimmel wirklich eine so große Rolle in der ganzen Sache und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Ich begann also zu recherchieren. Der Fall Kuttner, Teil 2. Was bisher geschah? Jürgen Kuttner liegt wegen eines quasi vollständigen Gedächtnisverlustes im Krankenhaus und wird von Privatdetektiv David besucht. Im Gespräch mit dem überaus suspekten Arzt Dr. Hirschmann stellt sich heraus, dass Kuttners plötzliche Krankheit möglicherweise in Zusammenhang steht mit seinem dämlichen Autoantennenpflegetüchlein-Fimmel. Es war mal wieder einer dieser verdammt traurigen Vormittage, an denen du wegen eines bisher ungelösten Falls zur Leberwurst greifst und sie dir ungeachtet aller möglichen Konsequenzen aufs Butterbrot schmierst. Ich glaube, ich war gerade an der Mitte meines lebensgefährlichen Frühstücks angelangt, als mich dieser Dr. Hirschmann anrief, um mir mitzuteilen, dass Jürgen Kuttner aus dem Krankenhaus geflohen ist, sich der Wahnvorstellung, ein Quizmaster zu sein, hingegeben hat und bei Radio Fritz ein Ratespiel veranstaltete. Seitdem sei er spurlos verschwunden. Ich zählte 2 und 2 zusammen und fuhr in meinem roten Mustang, Baujahr 62, dorthin, wo ich Kuttner vermutete. Die WG seiner Freunde Jens und Horst. Er muss da sein. Er ist bestimmt da. Er muss da sein. Arno! Jürgen! Tag, mein Herz. Du konntest ja nur bei deiner Rätselgruppe sein. Arno! Oh, bist Mann. Du sicher im Themenraten? Na, Logo. Aber du scheinst mich immer noch nicht zu erkennen. Ja, nicht nur. Jürgen! Horst! Komm, wir wollen weiterraten! Aha! Ihr seid mitten in einem Ratespiel. Wie geht denn das? Wer ja hat, darf weiterfragen. Verstehe. Wir suchen einen Begriff um Elche. Quatsch, geht doch nie um mich. Oh, Jens? Zu Fußball? Nein. Horst? Vielleicht Rinder? Nein. Jens? Fidel Castro? Fidel Castro auch nicht. Jetzt ist wieder Städteeroberung. Nein, falsch. Jens? Leberwurst? Horst? Tennis? Nein. Jens? Dackelboys? Horst? Hausschuhe? Nein. Jens? Darf ich vielleicht mal kurz unterbrechen? Nein. Expertengespräche? Horst? Traurig sein? Gut. Super. Jürgen, weißt du inzwischen wieder, wer du bist? Ja, klar. Jetzt bin ich mal aus Spaß UNO-Generalsekretär, schaue mir die Welt an. Warum bist du geflohen? Und sehe Nico überhaupt ja nicht mehr mit seiner Traurigkeit. Wer zum Teufel ist Nico? Wüsste ich gar nicht. Jürgen, ich habe recherchiert. Ach, ehrlich? Ja. Toll. Ich will allerdings noch ein paar Informationen. Das ist natürlich blöd. Es geht um diesen Dr. Hirschmann. Super. Kannst du dich wenigstens an den erinnern? Ja. Gut. Ich vorstellen, wir sind beide ein schöner Knick. Wieso das denn? Geschichten der Traurigkeit. Was? Traurige Jetzt schnell raus mit der Sprache. Wie lange würde es bei dir dauern, wenn wir über deine Bettgeschichten reden würden? Du willst doch wohl nicht etwa sagen, doch, Dr. Hirschmann? Wieso denn? Das stimmt. Ich kann es nicht glauben. Nein, du hast keine Erfahrung mit Hirschmannschen Autoantennen. Ich hab's mir doch fast gedacht. Mit einem Gefühlscocktail aus Wut, Enttäuschung und Traurigkeit machte ich mich schleunigst von dann, stieg in meinen roten Mustang, Baujahr 62, und fuhr erstmal ziellos durch die Stadt. Drei Probleme waren es, die ich nun hatte. Erstens, ich musste diese drei Probleme irgendwie lösen. Zweitens, mir war völlig unklar, wie sich Kuttner mit so einem Schwein einlassen konnte, auch wenn er noch so krank war. Das dritte Problem, ich hatte immer noch keine Ahnung, wozu diese dämlichen Autoantennenpflegetücher nun wirklich gut sein sollten. Ich begann also zu resignieren. Teil 3. Was bisher geschah? Jürgen Kunder leidet nach wie vor an seiner quasi totalen Amnesie und vergnügt sich seit seines Ausbruchs aus dem Krankenhaus mit Ratespielen. Außerdem hat sich herausgestellt, dass er ein Verhältnis mit seinem seltsamen Arzt Dr. Hirschmann hatte. Aus Enttäuschung über Kunders Eskapaden hat Privatdetektiv David zunächst resigniert. Es war mal wieder eines dieser verdammt nochmal nicht enden wollenden Wochenenden, an denen du wegen der allzu senkrecht einfallenden Sonnenstrahlen denkst, die Zeit stünde still und deshalb beginnst nach der Garantiekarte für deine innere Rolex zu suchen. Wie es bei richtigen Männern normal so ist, habe ich mich mit Kuttner wieder vertragen, und mich mit ihm zu einer kleinen Spritztour in meinem roten Mustang, Baujahr 62, durch das Babelsberger Umland verabredet. Ich glaube, wir waren gerade in der Nähe von Barcelona, als direkt vor uns auf der Straße ein UFO landete. Guck mal, wie lustig hier oben. Eine fliegende Untertasse. Du hast aber einen extrem weiten Begriff von lustig, oder? Na, Logo. Das ist doch köstlich. Wie oft hat man so eine Momente im Leben? Keine Ahnung. Nicht oft, glaube ich. Wenn es 20 Mal passiert, ist alles komisch, ne? Als wenn die Zeit stillstehen würde. Die Sonne steht steil im Zenit, die Bäume werfen keinen Schatten. Es ist ja auch kein Baum zu sehen hier. Und dann so ein Mexiko-Feeling. Die Sonne knallt runter, trocken, windstill, keine Geräusche. Ja, bis auf die Musik. Man wartet auf den Bus, kein Bus in Sicht, kein Straßenverkehr, Sonntag, keine Menschen, nichts. Mal abgesehen von diesem UFO. Ja. Ich warte nur auf die kleinen grünen Männchen. Na, was will man mehr, oder? Da, guck mal, die Luke geht auf. Ah! Yeah! Oi! Ja, super! Klasse! Mein absoluter Lieblingssong! Ja, richtig arm, Mann! Komm, okay. Geh mal rein! Okay! Dafür bist denn du? Ja, du klingst ja so metallisch. Bist du ein Roboter? Das sind vom Planeten Hirschmann. Hirschmann. Autoantennen, Pflegetücher. Und Dr. Hirschmann. Das genau. Die super Konstellation, ich oder? Ich glaube, mir wird jetzt einiges klar. Das glaube ich kaum. Wir sind die Erfinder der Autoantennen-Pflegetücher. Na, das ist aber eine Überraschung. Und dich kommen wir haben dazu auserkoren, unser Produkt auf der Erde zu promoten. Nein, jetzt wird der Hund aber in der Pfanne verrückt. Das hat auch gut geklappt, bis dieser Dr. Hirschmann ins Spiel kam. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, er war es, der dir dein Gedächtnis genommen hat. Ach, ehrlich? Um dich ganz für sich zu haben. Warum sind Männer mal so orgasmusgeschüttelt? Wir werden dir dein Gedächtnis wiedergeben. Das ist auch ein Trost, oder? Unter einer Bedingung. Ach, schade. Du musst eine Kampagne gegen unsere Konkurrenz starten. Ach. Das Plagiat von Okay Wack. Okay. Traust du dir das auch wirklich zu? Ja, klar. Mensch, da bist du ja bald wieder gesund. Nee. Wieso? Glaubst du nicht? Das ist doch wohl eine Sache, die dich einen Dreck angeht. Entschuldigung. Wir müssen jetzt leider weiter. Also adios, Muchachos. Adios. Tschüss. Tschüss. Ich stieg mit Jürgen wieder in meinen roten Mustang, Baujahr 62, und wir fuhren zurück nach Hause. Drei Erkenntnisse hat mir die Begegnung mit den Außerirdischen gebracht. Erstens, ich wusste nun, warum das Hirschmannsche Autoantennenpflegetüchlein ein so spaciges Design hat. Zweitens, der Fall Kuttner, der eigentlich gar keiner war, war nun auch uneigentlich keiner mehr und für mich somit gelöst. Drittens, die Jungs vom Planeten Hirschmann haben musikalisch richtig was drauf. Ich begann also auch zu musizieren. Der Fall Kuttner, Teil 4. Was ist ja ich aber? Der schweren Amnesie erkrankte Jürgen Kuttner und Privatdetektiv David hatten das Vergnügen, von Jungs vom Planeten Hirschmann in deren Ufo darüber aufgeklärt zu werden, dass Kuttners Ex-Lover Dr. Hirschmann Urheber eines Übels ist, die kleinen grünen Hirschmännchen, die Erfinder vom Autoantennenpflegetüchtern sind und Kuttner sein Gedächtnis wiederkriegen würde, falls er eine Kampagne gegen das Konkurrenzprodukt aus dem Hause OK-White starten täte. Es sei mal wieder einer dieser verdammt desillusionierenden Tage, an denen du eine Band gründest, um dich unter anderem auch musikalisch damit auseinanderzusetzen, dass ein guter Freund mehr und mehr an Glaubwürdigkeit verliert. Ohne dabei zu vergessen, dass eben dieser Freund selbst Bandmitglied sein wird, weil er der Meinung ist, da unbedingt mitmischen zu müssen. Was wiederum daran liegt, dass er immer noch rumkränkelt und kaum Besserung in Sicht ist. Ich stieg also in meinen roten Mustang, Baujahr 62, und fuhr zu unserem Übungsraum. Warum kommt hier keine Musik? Hallo, Johnny! Tag Jürgen. Tag Nico. Jürgen, hast du inzwischen was unternommen? Ja. Ich meine, hast du schon mit deiner Kampagne gegen OK Wack angefangen? Das ist eine gute Frage, da danke ich dir für die Erinnerung. Ach Mann, so wirst du doch nie gesund. Ja. Du hast es versprochen. Du verlierst echt an Glaubwürdigkeit. Wird es irgendwann im Laufe dieses Jahres noch geben, das verspreche ich. Nein, geht's ja nicht. Verspreche ich. Mir ist übrigens ein Bandname eingefallen. Echt? Ja, Credibility Crisis. Was? Cool, was? Kreativitätskrise? Glaubwürdigkeitskrise, wegen dir, Mann. Schöner Bandname. Naja. Schöner Bandname. Ja. Ja, wenn man es so nennt. Dann nennen wir uns so. Credibility Crisis. Credibility Crisis. Ja. Ja. Ja. Ja. Wer singt denn da? Was denn du? Genau. Echt? Ja. Okay. Okay, man. Credibility Crisis. Credibility Crisis. Credibility Crisis. Ah! Thought I was a case. Thought I was a case. Thought I was a case. Bitches and fuck off und la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Scheiße! So nicht, Jürgen, so nicht. Ja, ein bisschen mehr Schmackes. Ach, dass ich mir so gangstermäßig daherkomme? Wenn, dann punkiger. Quatsch, ich wurde immer Bitches and fuck off und... Ja, ich glaube, wir müssen uns erstmal auf den Stil einigen. Wer macht denn sowas? Ich spiele so lange ein bisschen mit meinem Bosch an der Tempel. Es geht doch um Credibility. Glaubwürdigkeit. Ja, und das ist Punk. Punk. Hier, Johnny, jetzt kommt Punk für dich. Dieses Plumbürsti, dieses Plumbürsti. Last Exit Karlsruhe. Credibility Crisis. Credibility Crisis. Last Exit Karlsruhe. Murder was a case. Murder was a case. Murder was a case. Last Exit Karlsruhe. Crisis Plumbürsti. Crisis Plumbürsti. Crisis Plumbürsti. Last Exit Karlsruhe. Klasse, geil, super, prima. Credibility Crisis. Wir üben noch ein paar Stündchen so weiter und fanden schon recht bald zu unserem eigenen Stil. Drei Dinge waren es allerdings, über die ich mich wunderte. Erstens, wie war es möglich, dass Kuttners musikalisches Talent so lange im Verborgenen bleiben konnte? Und zweitens, wieso sang Jürgen immer Murder was the case? Hatte das vielleicht irgendwas mit dem Fall zu tun? Und drittens, hat seine dämlich klingende Phrase Last Exit Karlsruhe vielleicht auch einen tieferen Sinn? Ich stieg also in meinen roten Ford Mustang, Baujahr 62, und fuhr nach Karlsruhe. Teil 5. Ja, was ist ja ich aber? Jürgen Kuttner leidet nach wie vor an seiner blöden Amnesie. Privatdetektiv David ist immer noch der Meinung, deswegen rumrecherchieren zu müssen. Und Johnny ist Schlagzeuger der Punkband, die drei gegründet haben. Weil Privatdetektiv David in Kutters Songtexten versteckte Hinweise bezüglich des irgendwie immer noch ungelösten Falls sieht, hat er sich erstmal auf den Weg nach Karlsruhe gemacht, war. Es war mal wieder eine dieser verdammt schweißtreibenden Fahrten nach Karlsruhe, auf denen du weder an Sprit sparst, noch an Gedanken an einen komplizierten Fall, dessen Hauptperson der junge Mann neben dir im Beifahrersitz ist. Dieser junge Mann ließ sich nicht dazu überreden, zu Hause zu bleiben, und so blieb es mir nicht erspart, dass er mir die meiste Zeit mit sinnlosem Gewäsch in den Ohren lag. Das offenbar mit derselben Unkenntnis darüber, wie viele Nerven er mir damit raubte, wie über meine Absichten, Karlsruhe einen Experten in Sachen Amnesie zu treffen. Ich habe gewissermaßen Ultra-UV-Lämpchen in meinen Augen. Echt? Toll. Wobei, das ist doch durchaus realistisch, wa? Ja, durchaus. Durchaus. Kennst du die Vermoosten Flöten? Das ist eine geniale Band. Nee. Eine super geniale Band. Echt? Ja. Nee, ich höre nur noch Sex Pistols. Ach. Ja. Höchst anspruchsvoll. Sex Pistols. Das ist doch da. Hör ich da. Klingt irgendwie so. Mensch, vielleicht habe ich wieder zu viel Flying Horse getrunken. Das ist ja widerlich. Ja, kacke. Ekelhaft. Hätte ich mir sparen können, glaube ich. Da, hast du den Schild gesehen? Noch 50 Kilometer bis Karlsruhe. Last Exit Karlsruhe. Das heißt, in einer Viertelstunde sind wir da. Mann, oh Mann, ey. Na, vielleicht sogar schon 10 Minuten. Wie sparst du denn die 3 Minuten? Na, schneller fahren. Das ist ja clever, sag mal. Das ist schließlich im roten Mustang Baujahr 62. Cool. Ja. Sag mal, freust du dich eigentlich auf Karlsruhe? Ich wäre dir jetzt so unvertraut? La, la, la, la, la, la, Karlsruhe, Karlsruhe. In Karlsruhe werden wir übrigens erstmal zu Stefan Schwarz fahren. Oh, die Spannung steigt. Stefan Schwarz? Stefan Schwarz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich bin Privatdetektiv David, das ist hier Jürgen Kuttner. Stefan, Tag. Hallo, hallo. Ich habe gehört, Sie sind unter anderem Experte für Gedächtnisschwund und dachte mir, Sie könnten vielleicht auch den Fall dieses jungen Mannes hier neben mir erklären. Das kann man relativ einfach erklären. Das möchte ich jetzt aber nicht erklären, sondern ich möchte mir diese Erklärung sparen. Aha. Für später, wenn ich mal eine Erklärung brauche. Was denn das? Willst du mich verarschen? Ja. Und können Sie uns vielleicht wenigstens sagen, wie sich sein Krankheitsbild weiterentwickeln wird? Ja, man kriegt Ausschlag, Atemnot und wenn nicht sofort ärztliche Hilfe kommt, muss er vielleicht sogar sterben. Ei, ei, ei, ei. Ist er dann doch nicht so schlimm, wie ich dachte? Ja, sieht mal an. Hat er ja doch nicht so zu leiden. Ja, zunächst natürlich doch. Also ja, die Stirn wird kühl und die Beine fallen runter. Ja, das hört sich jetzt aber eher nach Lepra an. Ja. So nach dem Motto, Genosse, reich mir deine Flosse. Gebe ich dir morgen zurück, ja, wie Karl Marx einmal ganz treffend bemerkt hat. Ja, dann muss er eigentlich nur aufpassen, dass er in Zukunft nicht allzu verschwenderisch mit seinen Gliedmassen umgeht. Der Buddhismus kennt ja eigentlich so etwas wie Zukunft nicht. Bist du Buddhist, Jürgen? Ja. Das Ideal ist das Leben in der Gegenwart. Ja, und das bedeutet, dass Jürgens Vergangenheitslosigkeit nichts weiter ist als konsequenter Buddhismus. Ja. Richtig. Und hinzu kam natürlich auch noch ein gewisser Putzfimmel. Womit wir wieder beim Autantempflegetüchlein wären. Ja. Ja, dann ist ja schon mal einiges klarer geworden. Ja. Ja. Gut, dann können wir ja gehen. Super. Wiedersehen, Herr Schwarz. Wir sehen uns wieder. Sie sind ja nicht blind. Mal sehen, was kommt. Genau. Vielen Dank. Hallo nach Deutschland. Teil 6. Ey, na, was ist hier, Schauer? Der arme, kranke Kuttner und Privatdetektiv David haben in Karlsruhe vom Amnesie-Experten Stefan Schwarz erfahren, dass Kuttners Krankheit doch nicht so schlimm ist, weil so wie das Leben an sich ja auch schlimmstenfalls tödlich endet und dass Kuttner ob seiner buddhistischen Weltanschauung ohnehin weder Zukunft noch Vergangenheit kennt, ey. Es war mal wieder eines dieser verdammt spartanischen Enden des Monats April, an denen dir mal wieder bewusst wird, dass du dich schon viel zu lange in einem Fall engagierst, der dir weder finanziell noch emotional irgendwas bringt und du dich deshalb dazu entschließt, die Sache irgendwie zu Ende zu bringen. Da es aber in der Natur der Sache liegt, dass man nicht einfach mal eben mit den Fingern schnipsen kann und ein Fall ist gelöst und außerdem der Tag der Arbeit vor der Tür stand, entschloss ich mich dazu, dem Ganzen wenigstens für mich ein Ende zu setzen, indem ich meinen Job als Privatdetektiv an den Nagel hängte und stattdessen mal ernsthaft begann, mit unserer Band Credibility Crisis zu arbeiten. Ich verkaufte also meinen roten Ford Mustang, Baujahr 62, und ging zu unserem Übungsraum, wo mich Kuttner und Johnny schon erwarteten. Johnny! Johnny! Tag Jürgen, wo ist denn Johnny? Tag Claudia! Was ist denn los? Du klingst ja so verzweifelt. Ich kann ja nicht anfangen hier. Wieso? Ich bin ganz alleine hier im Studio. Stimmt doch gar nicht. Ich weiß ja nicht, wo was ist. Beruhig Johnny! Dich doch mal. Der kommt doch gleich Johnny. Wieder, bestimmt. Mann, Johnny! Außerdem habe ich Neuigkeiten. Johnny. Nee, echt? Ja, ich hab mir gedacht, ich schmeiß meinen Job als Privatdetektiv und wir machen richtig Musik jetzt. Ach, toll! Ja, na und na, was deinen Fall betrifft... Bist du auch immer so erregbar, so durch Kriminalfälle und so eine Geschichten? Naja, eben nicht mehr allzu sehr. Vor allem glaube ich eigentlich, dass sich der Fall Kuttner gar nicht kriminalistisch lösen lässt, sondern eigentlich nur psychologisch und das von dir selbst. Ja. Ja, weißt du, was ich meine, ne? Ja. Ach, mir fällt es ja nicht, dass ich blöd sein könnte. Ja, wenn es so mal so ist. Ja, ich glaube, ich werde langsam blöd im Kopf. Ja, steck's weg. Es gibt noch andere Dinge im Leben. Ja. Zum Beispiel Musik. Hey, Johnny, da bist du ja. Was ist los? Ja, wir wollten mal wieder ein bisschen Musik machen. Kein Problem, wir bleiben ja gerne mal ein bisschen länger umsonst hier. Ja, das ist nett. Fangen wir am besten gleich an. Jürgen, singst du wieder? Ja, natürlich. Cool. Endlich mal ordentlich eine Männerstimme wieder. Genau. Und Johnny spielt wieder Schlagzeug. Allerdings. Ein bisschen, dass er auch ein bisschen ins Schräge ragt. Ja, so ein bisschen im Levi-Stil. Ich spiele wieder Bass. Hast du eine Gitarre zur Hand? Die spielst du ja auch wieder. Icke? Ja, immer. Eine elektrisch verstärkte. Also, brauchen wir nur noch einen Song jetzt ja, hier? Ja, was ja dann auch wieder ein bisschen im Zusammenhang mit dem Song steht. Ne? Schon klar, einen Text brauchen wir noch. Ja, das ist mir schon klar. Ja, einen richtig guten Text. So einen Text muss man sich ausdenken können. Ja, oder klauen. Kannst du I Wish I Was a Little Bit Taller singen, Jürgen? Konnte ich nie singen, immer nur summen. I Wish I Was a Little Bit Taller. Ja, dann musst du halt wieder improvisieren. Aber, ja ich würde mal auf Johnny zurückkommen. Ja, Johnny Leandros fand ich toll. Ach, Mensch. Genau, das bringt doch nichts. Ey, fang nicht an zu heulen. Mann, ist doch wahr, ey. So lass uns doch endlich mal anfangen. Ist das an hier? Ja. Ja, ist an. Ja, dann los jetzt. Jetzt kommt erstmal noch ein bisschen lustige erste Mai-Musik. Genau, ja, super. Wir sind ja noch anderthalb Stunden vom Ereignis. Bitte mal arbeiten, Beamtin. Bitte mal arbeiten. Bitte mal arbeiten. Hey, I wish I was a little bit taller. To be yourself. To be myself. To be yourself. Journalistik! Jo, Mann! Hey, super Jürgen! Ah, Werlet, hat gesessen, du! Klang auch nicht, weil ich bin voll Beastie Boys. Revolutionär! Ja, was ja dann auch wieder ein bisschen im Zusammenhang mit dem Song steht, ne? Ja, wir müssen eigentlich zweierlei bedenken. Erstens sind wir eine Punkband. Zweitens machen wir hier einen Zusammenschnitt der letzten Sendung, in der es ja um Sparen am falschen Ende ging. Also müssen wir sehen, dass wir das irgendwie noch zusammenkriegen. Ja, das ist mir schon klar. Ja, sind ja Profis, meine Kollegen. Ja, also Punk jetzt wieder. Schön mit dem Schlagzeug, Bass, Gitarre. Dein Gesinge. Und ordentlich Verstärker. Alles klar. Journalistik!